Es sprechen Reichsminister Dr. Goebbels und der Führer. Die Reden werden umrahmt von Chören der Berliner Hitlerjugend. Es sollte aus der SS eine Eliteformation für die Partei geschaffen werden, die in bedingungsloser Treue zum Führer und im bedingungslosen Willen das Leben einzusetzen, um den Schutz des Führers und der Führermänner der Partei zu gewährleisten. Heinrich Himmler übernimmt diese Aufnahme. Besinnungslos und bedenkenlos erfüllt. In Rotterdam. Plünderer und Marodeure, meist Juden, werden verhaftet.